Hallo, liebe Studenten. Unsere Fragen sind so gebildet, dass der Student öfter neue Wörter, neue Phrasen, wichtige grammatikalische Formen wiederholt. Vor vielen, vielen Jahren musste ein Pilot mitten in der Wüste notlanden. Plötzlich hat er eine kristallklare, zarte Stimme gehört. Du hörst jetzt zu dem Text verschiedene Fragen. Mache nach jeder Frage eine Pause und antworte rasch. Zwei, drei Wörter genügen als Antwort. Antworte immer laut. Es macht nichts, wenn du anfangs nicht antworten kannst oder eine falsche Antwort gibst. Du sollst die Fragen immer wieder hören. Deine Antworten werden immer schneller und besser werden. Denke nicht an Grammatik, rede einfach so, wie du fühlst. Vor vielen, vielen Jahren musste ein Pilot mitten in der Wüste notlanden. Wer musste vor vielen, vielen Jahren mitten in der Wüste notlanden? Ein Pilot musste mitten in der Wüste notlanden. Vor vielen, vielen Jahren musste ein Pilot mitten in der Wüste notlanden. Musste ein Seemann vor vielen, vielen Jahren mitten in der Wüste notlanden? Nein, kein Seemann musste mitten in der Wüste notlanden. Ein Seemann musste nicht mitten in der Wüste notlanden. Ein Pilot musste mitten in der Wüste notlanden. Musste ein Pilot oder ein Seemann vor vielen, vielen Jahren mitten in der Wüste notlanden? Ein Pilot musste mitten in der Wüste notlanden. Vor vielen, vielen Jahren musste ein Pilot mitten in der Wüste notlanden. Was musste ein Pilot mitten in der Wüste machen? Notlanden. Er musste mitten in der Wüste notlanden. Der Pilot ist mitten in der Wüste notgelandet. Vor vielen, vielen Jahren musste er mitten in der Wüste notlanden. Wie ist der Pilot mitten in der Wüste vor vielen, vielen Jahren gelandet? Notgelandet. Der Pilot ist notgelandet. Er ist mitten in der Wüste notgelandet. Ist der Pilot gut gelandet oder notgelandet? Notgelandet. Der Pilot ist nicht gut gelandet. Er musste notlanden. Wann musste der Pilot mitten in der Wüste notlanden? Vor vielen, vielen Jahren. Vor vielen, vielen Jahren musste der Pilot in der Wüste notlanden. Der Pilot war vor vielen, vielen Jahren in der Wüste notgelandet. Ist der Pilot vor 2 Jahren mitten in der Wüste notgelandet? Nein, nicht vor 2 Jahren. Der Pilot ist nicht vor 2 Jahren notgelandet. Er ist vor langer, langer Zeit mitten in der Wüste notgelandet. Vor vielen, vielen Jahren ist der Pilot mitten in der Wüste notgelandet. Ist der Pilot vor 28 Jahren mitten in der Wüste notgelandet? Nein, nicht vor 28 Jahren. Der Pilot ist nicht vor 28 Jahren notgelandet. Er ist vor langer, langer Zeit mitten in der Wüste notgelandet. Wann musste der Pilot mitten in der Wüste notlanden? Vor vielen, vielen Jahren. Vor vielen, vielen Jahren musste der Pilot mitten in der Wüste notlanden. Der Pilot musste vor langer, langer Zeit mitten in der Wüste notlanden. Wo musste der Pilot vor vielen, vielen Jahren notlanden? Mitten in der Wüste. Der Pilot musste mitten in der Wüste notlanden. Musste der Pilot mitten in der Stadt notlanden? Nein, nicht mitten in der Stadt. Er musste nicht mitten in der Stadt notlanden. Er ist mitten in der Wüste notgelandet. Versucht, die Sätze einfach in euch aufzunehmen, damit ihr die gestellten Fragen rasch und deutlich beantworten könnt. Erst vielleicht nur mit 2 oder 3 Wörtern. Aber je öfter ihr es versucht, umso schöner werden eure Antworten aus dem Mund und aus dem Herzen kommen. Sprecht immer laut und deutlich und versucht bei jeder Antwort perfekter zu werden.